sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel stellen wir euch Artikel zu den Frauenrechten im Senegal, dem sogenannten gemeinsamen europäischen Asylsystem, kurz GEAS, vor. Dann kommen wir zu den Kipppunkten in der US-Politik, danach zur Wohnungspolitik in Frankreich und abschließend kommen wir zum Kriegsdienst hier, zu der erfolgreichen Debanking-Stoppen-Kampagne und zu Prozessen gegen G20-Protesten, die eingestellt wurden. Bevor wir zu den Verschlechterungen des europäischen Asylgesetzes namens GEAS kommen, wollen wir nach Afrika schauen, in den Senegal, mit einem Artikel aus der Taz vom 30.03. Der Senegal gilt als demokratisch erfolgreiches Land, in dem eine Diktatur abgesetzt und das demokratische System vor 2 Jahren erfolgreich verteidigt wurde. Wobei es im Senegal gar kein Recht auf Abtreibung gibt und Homosexualität verfolgt wird. Im Senegal musste die französische Armee im letzten Sommer ihre Militärstützpunkte verlassen, wie bereits zuvor im Tschad, in der Elfenbeinküste, im Niger und in Mali. Im Senegal ist die Ideologie des Souveränismus weit verbreitet. In den Militärdiktaturen in Mali, Niger und Burkina Faso ist er Staatsideologie. Dieser Souveränismus bedeutet sehr verkürzt, sich von der Kolonialmacht Frankreich abwenden und sich auch China und Russland zuzuwenden. Angeblich westlich dekadente Gesetze abschaffen bzw. homosexuellenfeindliche und queerfeindliche Gesetze verabschieden und homosexuelle und queere Menschen verfolgen, teilweise die Pressefreiheit einschränken, etc. Ein autoritärer Antikolonialismus droht sich auszubreiten, also mehr Fluchtgründe statt weniger. Dies müsste auch mehr Aufnahmebereitschaft in Europa für Geflüchtete zur Folge haben. Aber wie sieht die Situation im Senegal aus? Der Tag der Ernte wird kommen. Die Regierung Senegals geht gegen queere Menschen vor. Als nächstes könnten Frauengruppen ins Visier geraten, fürchtet Awafal Diop. Doch entmutigen lassen sie sich nicht. Besuch bei einer der führenden Feministinnen Afrikas. Dicht und bunt wachsen Bogeienvillen an den Außenmauern von Awafal Diops Haus empor. Der farbenfrohe Garten, der sich hinter den Wänden verbirgt, ist das Werk einer der führenden Frauenrechterinnen Senegals und sogar Afrikas. Gärtnern hilft mir, sagt Fall Diop, die im September 70 Jahre alt wird, denn dadurch habe ich gelernt, mich in Geduld zu üben. Immer wieder bleibt die frühere Ministerin beim Spaziergang durch das dichte Grün stehen, richtet Zweige und prüft, wie sich die Setzlinge machen. Hier denke ich über die feministische Arbeit nach, reflektiere, plane und komme vor allem zur Ruhe. Rechtlich gesehen sind Frauen und Männer in Senegal gleichgestellt. Auch im afrikanischen Vergleich gilt der Küstenstaat im Westen des Kontinents als einer der progressivsten in Sachen Gleichstellung. Dass dem so ist, liegt an Feministinnen wie Awafal Diop, die jahrelang mobilisierten und dies weiterhin tun. Denn das Erreichte droht verloren zu gehen, was Frauen betrifft. Was queere Menschen angeht, verschärft sich die Lage dramatisch. Die Zeiten, dass Mädchen in den Schulbüchern ausschließlich als Köchin oder Putzfrauen dargestellt wurden, seien vorbei, sagt Fall Diop, die 28 Jahre lang als Grundschullehrerin gearbeitet hat. Heute fliegen auch Mädchen in den Schulbüchern zum Mond, reparieren Autos oder spielen Fußball. Ob Reformen im Sozialversicherungsrecht, die eine bessere Absicherung von Frauen ermöglichten, das Paritätsgesetz für politische Ämter von 2010 und das 2020 verabschiedete Gesetz, das Vergewaltigung und Pädophilie kriminalisiert. Viele dieser Entwicklungen sind direkt mit Valdiops Einsatz verknüpft. Dieses Engagement hat ihr kürzlich eine Würdigung aus Deutschland eingebracht, den Anne-Klein-Preis der Heinrich-Böll-Stiftung. Der internationale Menschenrechtspreis zeichnet Frauen aus, die sich in besonderem Maße für Gleichberechtigung einsetzen. Valdiop freut sich über den Preis. Das zeigt, dass wir etwas Gutes geschaffen haben. Jetzt geht es darum, das Gute in etwas noch Besseres zu verwandeln, sagt sie. Denn echte Gleichberechtigung sei trotz der Fortschritte noch lange nicht erreicht. Besonders deutlich wird dies beim Thema der reproduktiven Selbstbestimmung. Rund 90% der inhaftierten Frauen in Senegal sitzen entweder wegen Abtreibung oder Kindermord im Gefängnis, sagt Ava Valdiop. Gemeinsam mit anderen Aktivistinnen kämpft sie für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Seien wir doch ehrlich, Frauen haben schon immer abgetrieben, sagt Valdiop. Sei es aus finanzieller Not, sozialem Stigma als unverheiratete Frau oder aufgrund von sexualisierter Gewalt. Die Gründe sind vielfältig. Zumindest in Fällen von Vergewaltigung und Inzest muss es Frauen möglich gemacht werden, sagt Valdiop. Dass sie mit dem Thema dicke Bretter bohrt, ist ihr bewusst. Doch es sei wichtig, den Betroffenen Rechte zu geben und gesellschaftliche Normen zu verändern. Auch wenn die Umsetzung oft alles andere als perfekt ist. Immer noch sind zahlreiche zentrale Rechte im Land unzureichend oder gar nicht gewährt. Bis wir wirkliche Gleichberechtigung haben, braucht es noch einiges an Geduld und Widerstandskraft, sagt Valdiop, während sie eine neue Aussaat prüft, die langsam heranwächst. Das eine sind die Gesetze, das andere ist die Veränderung in den Köpfen, sagt sie. Das ist es, was schließlich den wirklichen Wandel bringt. Hier in ihrem am Stadtrand gelegenen Haus in Thies, wo das Zwitschern der Vögel eine Pause vom Verkehrslärm bietet, fand Valdiop 2023 eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Damals war Ousmane Sonko, Gründer und Kopf der heutigen Regierungspartei PASTEF, der Verführung der Jugend schuldig gesprochen worden. Der Vorwurf, der aber tatsächlich im Raum stand, Vergewaltigung von Achisa, der jungen Mitarbeiterin eines Massagesalons. Das war eine dunkle Stunde für den Feminismus in Senegal, sagt sie heute. Der Fall löste landesweit Proteste aus, vor allem zugunsten von Ousmane Sonko allerdings, den viele im aufgeheizten Vorwahlklima als Opfer politischer Verfolgung durch die damalige Regierung sahen. Was der Fall auch zutage brachte, war eine ausgeprägte Misogynie. Achisa, die gegen das politische Schwergewicht zu Sonko vor Gericht gegangen war, sah sich massivem Hass ausgesetzt. Wer sich zugunsten der jungen Frau geäußert hat, wurde ebenfalls angefeindet, sagt Ava Valdiop. Die öffentliche Hetzkampagne gegen die Klägerin sei so massiv, dass sich Frauen danach vermutlich erst recht nicht trauen würden, von ihrem nun gesetzlich verankerten Recht Gebrauch zu machen. 2 Jahre nach der Machtergreifung von PASTEF sei die Bilanz der Partei in Sachen Menschen- und Frauenrechte eine gemischte. Trotz des Paritätsgesetzes seien Frauen in entscheidenden Ministerposten unterrepräsentiert, sagt Valdiop. Nach dem Regierungsantritt 2024 waren nur 4 von 34 Posten mit Frauen besetzt worden, womit der Frauenanteil im Kabinett sank. Ein Mitte März verabschiedetes Gesetz, das Homosexualität mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft, erschwert die Situation marginalisierter Gruppen zusätzlich. Was zwischen 2 Erwachsenen im Einvernehmen passiert, geht doch niemandem etwas an, sagt Ava Valdiop und ist damit einer der wenigen Prominenten im Land, die sich auch öffentlich kritisch zur Verschärfung der Anti-LGBTIQ-Gesetzgebung äußern. Die Verabschiedung war von einer queerfeindlichen Hetzkampagne begleitet worden, die auch die Stigmatisierung von HIV und AIDS-Erkrankten befeuert hat. Als Kämpferin für marginalisierte Gruppen verfolgte Ava Valdiop die zunehmende Einschränkung von Menschenrechten mit Sorge. Ich befürchte, dass nach den Homosexuellen auch die Frauengruppen ins Visier geraten, sagt sie. Doch entmutigen lässt sie sich davon nicht. Feminismus ist wie ein Samen, den man pflanzen, gießen und geduldig pflegen muss. Der Tag wird kommen, an dem man die Früchte der eigenen Arbeit ernten könne. Vom Senegal kommen wir zur EU und zur Entrechtung von Geflüchteten mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik vom 17. März, der Monatszeitung aus Hamburg. Die umfassendste Verschärfung seit den 90ern. Was die anstehende Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS in nationales Recht bedeutet. Knapp 2 Jahre ist es her, dass auf EU-Ebene eine umfassende Verschärfung des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS beschlossen wurde. Ende Februar hat der Bundestag über die Umsetzung dieser sogenannten GEAS-Reform ins nationale Recht entschieden. Im Juni 2026 wird das neue GEAS europaweit in Kraft treten. Während 2023 auf europäischer Ebene über das Gesetzespaket verhandelt wurde, übten Menschenrechtsorganisationen scharfe Kritik. Sie warnten vor einer gefährlichen Aushöhlung des Rechts auf Asyl und einem System der Haftlager pro Asyl im Dezember 2023. Für flüchtende Menschen. Im Mittelpunkt standen dabei die Zustände an den EU-Außengrenzen, was der Schwerpunktsetzung der GEAS-Reform entspricht. Asylsuchende sollen künftig noch entschiedener daran gehindert werden, aus den Ersteinreiseländern ins Zentrum der EU zu gelangen. Das war von Beginn an die Idee, die dem Ausbau eines europäischen Asylsystems zugrunde lag. Sie soll jetzt noch radikaler umgesetzt werden. Hierzu sieht die neue Asylverfahrensverordnung verpflichtende Grenzverfahren unter Haftbedingungen vor, die ein Großteil der Asylsuchenden durchlaufen soll. Das betrifft etwa Menschen aus Herkunftsländern, bei denen die Schutzquote im Asylverfahren europaweit unter 20% liegt. Dazu gehört zum Beispiel die Türkei. Auch Syrien fällt seit dem Sturz Assads darunter. Die Grenzverfahren müssen innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen werden. Danach kann sich ein 3-monatiges Abschiebeverfahren anschließen. Das Ziel ist klar. Möglichst viele Geflüchtete sollen im Schnellverfahren abgefertigt und gleich wieder abgeschoben werden. Als Blaupause dient der EU-Türkei-Deal. In dessen Folge werden auf den griechischen Ägäisinseln schon seit 2016 ankommende Geflüchtete in Lager interniert. Mittlerweile geschieht das in sogenannten Closed Control Access Centers mit hohen Mauern und NATO-Stacheldraht umgebende Hochsicherheitslager, die ab 2021 mit EU-Geldern errichtet wurden. Es handelt sich um Orte der Überwachung und Ausgrenzung, die den Zweck haben, Asylsuchende ununterbrochen zu kontrollieren und sie vom Rest der Bevölkerung zu isolieren. Ein anderes Labor befindet sich in Bulgarien. Dort werden seit 2023 Grenzverfahren im Sinne der GEAS-Reform in einem Pilotprojekt erprobt. Dieses System wird künftig zur Norm. Dass das reformierte GEAS auch innerhalb der EU die Asylsysteme grundlegend verändern wird. So werden auch in Deutschland Grenzverfahren an Flughäfen stattfinden. Sie lösen das bisherige Flughafenverfahren ab, das wesentlich weniger Geflüchtete betraf. Um Asylsuchende während des Grenzverfahrens inhaftieren zu können, werden derzeit in 6 Bundesländern neue Asylknäste gebaut. Darunter ist auch ein geplantes Abschiebezentrum am Berliner Flughafen BER, gegen das AktivistInnen bereits seit Jahren mobilisieren. Es soll 2028 fertiggestellt werden. Zusätzlich ermöglicht das GEAS-Anpassungsgesetz es den Bundesländern, Sekundärmigrationszentren einzurichten. Dort sollen jene Menschen isoliert werden, die über einen anderen EU-Staat eingereist sind, also ein Großteil der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen. Mit dieser Vorgabe schießt die Bundesregierung deutlich über das hinaus, was die europäischen Regelungen vorsehen. Von Sonderlagern für Dublin-Geflüchtete ist darin keine Rede. Eine Blaupause gibt es aber bereits, das Dublin-Zentrum im brandenburgischen Eisenhüttenstadt. Dort untergebrachte Geflüchtete klagen über ständige Kontrollen, Schikanen und Stigmatisierung. Auch in bayerischen Ankerzentren werden Dublin-Geflüchtete schon vor Jahren durch mangelnde Privatsphäre, Polizeirazzien, Leistungskürzungen und gewalttätige Securities zermürbt. Als wäre das nicht genug, können Behörden ab Mitte 2026 die Bewegungsfreiheit von Geflüchteten deutlich stärker einschränken als bisher. Sie können ihnen untersagen, die Aufnahmeeinrichtung zu verlassen. Während des laufenden Asylverfahrens sind diese Verbote zunächst nur nachts möglich, im Fall einer ablehnenden Entscheidung aber rund um die Uhr. Faktisch kommt das einer Inhaftierung gleich. Wenn Menschen gegen diese Anordnung verstoßen, kann Asylverfahrenshaft angeordnet werden. Schon jetzt ist absehbar, dass sich die Isolation von Geflüchteten drastisch verschärfen wird. Das zielt nicht nur darauf ab, Kontakte in die Nachbarschaft zu RechtsberaterInnen oder AktivistInnen zu unterbinden. Bei den Maßnahmen geht es auch darum, Menschen, denen Sekundärmigration vorgeworfen wird, zu bestrafen und sie zur Ausreise zu drängen. Haft ist dazu ein Mittel. Ein anderes ist der vollständige Entzug von Sozialleistungen. Die Möglichkeit dazu wurde unter der Ampel eingeführt. Jetzt weitet die schwarz-rote Koalition sie aus. Offen ist, welche Bedeutung die neue Drittstaatenregelung in der Praxis haben wird. Sie erlaubt es, Asylanträge als unzulässig abzulehnen und Geflüchtete willkürlich in Staaten außerhalb der EU abzuschieben, damit sie dort ihr Verfahren durchlaufen, Ruanda-Modell. Sie werden dann in Europa nicht zu ihrer Fluchtgeschichte befragt. Stattdessen wird lediglich überprüft, ob es Gründe gibt, die gegen die Überstellung in den Drittstaat sprechen. Dabei muss nicht einmal nachgewiesen werden, dass die betroffenen Asylsuchenden eine individuelle Verbindung zu diesem Staat haben. Es reicht vielmehr aus, dass Deutschland oder die EU ein entsprechendes Abkommen mit ihm geschlossen haben. Bisher sind vergleichbare Vorhaben, etwa in Italien oder Großbritannien, an den Gerichten gescheitert. Trotzdem halten die Bundesregierung und weitere EU-Staaten daran fest und suchen nach Ländern, die gegen Geldzahlung zu einer solchen Zusammenarbeit bereit sind. Ein weiterer Plan sieht vor, abgelehnte Asylsuchende in sogenannten Return Hubs zu deportieren, mit der vagen Aussicht, sie von dort in ihre Herkunftsländer weiterzuschieben. Sowohl die Drittstaatenregelung als auch die Return Hubs schaffen das reale Risiko, dass Geflüchtete auf unbestimmte Zeit in menschenunwürdigen Lagern außerhalb Europas festgesetzt werden. Die GEAS-Reform stellt keinen Bruch dar. Etliche Maßnahmen, die sie enthält, gibt es in ähnlicher Form bereits. Das macht sie aber nicht weniger schädlich. Sie wird das repressive europäische Asylsystem mit seinen Haftlagern, seiner brutalen Gewalt an den Grenzen und seinen Massenabschiebungen weiter verschärfen. Bezeichnet ist auch, woran das reformierte GEAS nichts ändern wird: an der Zusammenarbeit mit libyschen Milizen, die Geflüchteten aus afrikanischen Ländern in Folterlagern festhalten und auf Sklavenmärkten verkaufen, an der Partnerschaft mit Tunesien, dessen Sicherheitskräfte Menschen auf der Flucht abfangen und sie zum Sterben in der Wüste aussetzen, oder daran, dass das Mittelmeer ein Massengrab ist, in dem die europäischen Regierungen Flüchtende massenhaft und planvoll ertrinken lassen. Bei einer Diskussionsveranstaltung zu GEAS rief einer der Referenten kürzlich dazu auf, schon jetzt lokale Bündnisse zu bilden, die gemeinsam überlegen, wie Menschen auch in Zukunft rechtlich und praktisch im Asylverfahren unterstützt werden können. Das ist zweifelsohne sinnvoll, aber noch keine zufriedenstellende politische Antwort auf die größte Asylrechtsverschärfung seit den 1990er Jahren. Wie könnte diese aussehen? In der bisherigen Diskussion über das GEAS geht es viel um faire Verfahren, rechtsstaatliche Standards und die berechtigte Sorge, dass selbst Kinder und andere vulnerable Gruppen in Haft landen. Das ist der Ausdruck einer Tendenz, Flucht primär unter dem Aspekt von Menschenrechten und Humanitarismus zu behandeln. Ein Ansatz, der auch vor linken AktivistInnen nicht Halt macht. Angesichts einer immer grausameren Asylgesetzgebung ist der Fokus auf besondere Verletzlichkeit zunächst nachvollziehbar. Er kann jedoch dazu führen, dass Geflüchtete vor allem als schutz- und hilfsbedürftige Sondergruppe angesehen werden und nicht als Menschen, die zwar durch Krieg, Armut oder autoritären Regimen aus ihrer Heimat vertrieben wurden, aber im Grunde ähnliche Dinge wollen und brauchen wie alle anderen auch. Bezahlbare Wohnungen, Kita und Schulplätze für ihre Kinder, ein funktionierendes Gesundheitssystem und Jobs mit möglichst guten Arbeitsbedingungen. Dass diese geteilten Anliegen in antirassistischen Kämpfen der letzten Jahre keine große Rolle gespielt haben, hat auch eine materielle Grundlage. Diese besteht in den vielen Sondergesetzen, denen Geflüchtete unterliegen und die mit der GEAS-Reform noch restriktiver werden. Die Isolation in Lagern, drohende Abschiebung und die damit verbundene Notwendigkeit, einem existenziellen Kampf für das eigene Bleiberecht zu führen, lassen Geflüchtete mitunter tatsächlich wie eine besondere Kategorie Mensch erscheinen. Genau darauf zielt das Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht ab. Es weist Menschen unterschiedliche Statuspositionen zu und setzt sie in Konkurrenz zueinander, wodurch es erschwert wird, gemeinsame Interessen zu erkennen. Es wäre jedoch ein Fehler, diese staatlich produzierte Spaltung als gegeben hinzunehmen und sie zum Ausgangspunkt der eigenen antirassistischen Arbeit zu machen. Stattdessen müsste ihr eine Perspektive internationaler Klassensolidarität entgegengesetzt werden, eine Perspektive, die Rassismus und aufenthaltsrechtliche Prekarität nicht ignoriert, Geflüchtete aber zugleich als Klassengeschwister anspricht und so eine Basis für gemeinsame Kämpfe schafft. Von den Verschlechterungen des Asylrechts in der EU kommen wir mit der Antifa, der Zwei-Monats-Zeitung des Verbandes der Verfolgten des NS-Regimes, Bund der AntifaschistInnen, kurz VVN-BDA, zu den politischen Kipppunkten in den USA. Die Antifa, also die Monatszeitung des VVN-BDA von März, April, konnte den Krieg gegen den Iran natürlich noch nicht berücksichtigen. Aber zum Artikel. USA am Kipppunkt. Entwicklung zu einem faschistisch-autoritären Staat. Ein Jahr nach Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump ist klar, die Entwicklung übertrifft selbst die düstersten Erwartungen vieler BeobachterInnen. Anders als während seiner ersten Präsidentschaft von 2017 bis 2021, als Trump noch als politischer Außenseiter ohne erkennbare strategische Linie agierte, treibt er nun von Beginn an einen systematischen autoritären Staatsumbau voran. Die ideologische Grundlage liefert das Programm Project 2025 der Heritage Foundation, umgesetzt von loyalen AmtsträgerInnen in Schlüsselpositionen. Seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus ist die politische Kultur der Vereinigten Staaten nicht nur rauer geworden, sie ist bereits in den ersten Wochen des Jahres 2026 in einer Weise eskaliert, die selbst die pessimistischsten Prognosen übertroffen hat. Außenpolitisch setzt die Regierung auf Konfrontation und Expansion. Nach dem Angriff auf Venezuela und der Entführung von Nicolas Maduro sowie Ehefrau Celia Flores Anfang Januar 2026 erhöhte Washington auch gegenüber Europa den Druck, um Grönland den USA einzuverleiben. Dahinter steht eine strategische Doktrin, die territoriale Ansprüche, militärische Stärke und nationale Überlegenheit über internationales Recht stellt. Als zentraler ideologischer Gegner gilt dabei zunehmend das liberale Europa, während extrem rechte Parteien auf dem Kontinent politisch aufgewertet werden sollen. Während sich außenpolitisch ein aggressiver Nationalismus formiert, verschieben sich im Inneren die politischen Koordinaten. Besonders sichtbar wird dies in der Stadt Minneapolis. Dort kam es allein im Januar zu mehreren paramilitärisch wirkenden Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE, bei denen MigrantInnen und UnterstützerInnen mit extremer Gewalt konfrontiert wurden. In deren Folge starben René Nicolet Good und Alex Pretty durch gezielte Schüsse. Bereits am 31. Dezember 2025 hatte ein außer Dienst befindlicher ICE Agent in Los Angeles den Afroamerikaner Keith Porter Jr. erschossen, unter bisher ungeklärten Umständen. Die Regierung rechtfertigte die Tötungen umgehend. Heimatschutzministerin Kristi Noem sprach von bedauerlichen, aber notwendigen Maßnahmen und bezeichnete die Betroffenen als inländische Terroristen. Vizepräsident G. Defense erklärte, die Beamten hätten in einem feindlichen Umfeld gehandelt. Trump selbst kriminalisierte die Getöteten pauschal, trotz zahlreicher Videoaufnahmen, die das Gegenteil belegen. Die Gewaltakte stehen nicht isoliert, sondern folgen einer politischen Logik. Unter Trump wird die Exekutive systematisch gestärkt, Kontrollmechanismen werden geschwächt, Loyalität ersetzt zunehmend Rechtsstaatlichkeit, Bundesbehörden agieren mit weitreichenden Befugnissen und minimaler Kontrolle und treten immer häufiger wie paramilitärische Einheiten im Inland auf. Was offiziell als Law and Order verkauft wird, bedeutet für viele Menschen einen dauerhaften Ausnahmezustand, insbesondere für MigrantInnen, People of Color und politische GegnerInnen. René Good und Alex Petri starben, weil sie sich als Teil einer aktiven Zivilgesellschaft gegen diese Entwicklung stellten. Sie waren keine Ausnahmefiguren, sondern gewöhnliche BürgerInnen. Während Demokraten im Kongress, Universitäten und Großunternehmen ihre einst lauten Diversitätsversprechen relativieren, formiert sich Widerstand von unten. Die Schriftstellerin Siri Hustavet brachte es auf den Punkt. Es seien nun normale Menschen, die den autoritären Umbau aufhalten müssten. Die Reaktionen waren deutlich. In Minneapolis kam es täglich zur Demonstration, schließlich zu einem Generalstreik mit mehreren tausenden Beteiligten, der Teile der Stadt lahmlegte. In vielen anderen US-Metropolen entstanden Mahnwachen, Blockaden und Kundgebungen gegen ICE-Razzien. Institutionellen Rassismus und den Umbau staatlicher Strukturen, getragen von Angehörigen der Opfer, zivilgesellschaftlichen Gruppen und lokalen Bündnissen. Noch sind diese Proteste fragmentiert und oft lokal organisiert, doch sie wachsen. Journalist Robert F. Worth beschreibt, wie sich basisdemokratische Bündnisse, Rechtsinitiativen und Graswurzelnetzwerke zunehmend koordinieren. Sie organisieren Informationskampagnen, juristische Interventionen und konkrete Hilfe für Betroffene. Während etablierte Oppositionsparteien zögerlich reagieren, entstehen neue Netzwerke der Selbsthilfe und Solidarität, um Menschen zu schützen, die besonders von Abschiebungen und Repressionen betroffen sind. Die kommenden Monate werden entscheidend sein. Setzt sich die Normalisierung staatlicher Gewalt fort, droht den USA eine weitere Erosion demokratischer Standards. Gleichzeitig zeigt sich, dass große Teile der Gesellschaft nicht bereit sind, diesen Kurs hinzunehmen. Aus lokalem Widerstand wächst eine breite Gegenbewegung, die für die Regierung zur politischen Herausforderung werden könnte. Mit der deutschsprachigen Ausgabe der Le Monde Diplomatique vom März kommen wir zur Wohnungspolitik in Frankreich. Die Wohnungskrise am Beispiel Frankreich. Jede Stadt hat ihre eigene Wohnungskrise, für deren Lösung es nicht an guten Vorschlägen mangelt, vor allem nicht im Vorfeld von Kommunalwahlen. Zum Beispiel versprechen sich die KandidatInnen im provenzalischen Städtchen Lisieux-la-Sorgue vor den Wahlen Mitte März eine strengere Regulierung der vielen Ferienwohnungen im Stadtzentrum, die Ortsansässige verdrängen und die Preise in die Höhe treiben. In Carnac, Bretagne, konzentriert sich die Kritik auf Zweitwohnsitze. Häuser und Wohnungen, die durchschnittlich 10 Monate im Jahr leer stehen, machen dort 40% des Wohnungsbestands aus, in einigen Stadtvierteln sogar bis zu 70%. In den französischen Großstädten hat die Knappheit an Mietwohnungen die Debatte über die Mietpreisbindung wieder angefacht. Anderswo, wie in Nevers oder Châtellerault, nimmt hingegen der Leerstand zu und die Innenstädte veröden. Die Ursachen sind unterschiedlich, aber die Auswirkungen sind dieselben. Eine bezahlbare Wohnung zu finden, wird in einem der höchst entwickelten Länder der Welt für viele zu einem Ding der Unmöglichkeit. In Frankreich gibt es heute 350.000 Obdachlose, doppelt so viele wie 2012. 4 Millionen Menschen leben in schlechten Wohnverhältnissen, mangelhafte Sanitäreinrichtungen, starke Überbelegung und 12 Millionen in prekären Wohnverhältnissen, unsichere Energieversorgung, Rückstände bei der Mietzahlung, teilweise Überbelegung. Fast 3 Millionen Menschen warten auf eine Sozialwohnung, gegenüber 1,8 Millionen vor 10 Jahren, wobei die Wartezeiten je nach Region zwischen 2 und 47 Monaten variieren. Auch jenseits dieser Extremfälle betrifft das Problem fast jeden. Die Wohnkosten sind mit Abstand der größte Ausgabenposten der privaten Haushalte. Sie verschlingen durchschnittlich 27% ihres Einkommens, bei einigen MieterInnen sogar 50%. Das war nicht immer so. Zwischen den 1950ern und den 2000er Jahren schwankte der Anteil des Einkommens, den französische Haushalte fürs Wohnen aufwendeten, zwischen 10 und 15%. Früher investierte der Staat massiv in Wohnungsbau und Stadtplanung und die Immobilienpreise entwickelten sich im Gleichschritt mit dem Einkommen. Seit Beginn der 2000er Jahre sind sie jedoch etwa 5-mal so schnell gestiegen wie die Löhne. Der Anstieg der Zinssätze im Jahr 2022 hat den Zugang zu Wohneigentum für Hunderttausende zusätzlich erschwert. Notgedrungen bleiben sie zur Miete wohnen, was den Druck auf einen ohnehin angespannten Wohnungsmarkt noch verstärkt. Dabei gibt der Staat Jahr für Jahr Dutzende Milliarden Euro aus, um das Wohnen bezahlbarer zu machen. Die Maßnahmen der Politik laufen jedoch immer auf das Gleiche hinaus, die Nachfrage finanziell zu unterstützen, in Form von Beihilfen für die privaten Haushalte, statt das Angebot an staatlich finanziertem Wohnraum auszuweiten. Im Endeffekt profitieren vor allem die privaten Vermieter. Denn die Wohngeldhilfen von insgesamt 15 bis 20 Milliarden Euro pro Jahr, die für viele Familien unverzichtbar sind, dienen vor allem zur Finanzierung der steigenden Mieten. Die Subventionen für den Wohnungsbau wiederum bestehen aus einem Wirrwarr an Steuerbefreiungen, die den privaten Wohnungsbau und speziell Investitionen in Mietwohnungen fördern sollen, indem sie höhere Profite versprechen. Seit 30 Jahren hat jeder Bauminister einer Maßnahme seinen Namen verpasst. Der derzeitige Amtsinhaber Vincent Jeanbrun will keine Ausnahme von dieser Regel machen. Er hat daher den Steuerstatus des privaten Vermieters eingeführt, der es WohneigentümerInnen unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, einen Teil ihrer Mieteinnahmen von der Steuer abzusetzen. Ein lang gehegter Traum der Immobilienentwickler. Derlei Maßnahmen haben den Preisanstieg in der Vergangenheit jedoch nicht bremsen können. Sie haben stattdessen die regionalen Unterschiede vergrößert, indem sie Kapital in kleine und mittlere Städte mit günstigen Grundstückpreisen gelenkt haben, zum Nachteil von angespannten Wohngebieten. Zugleich hat die direkte staatliche Beteiligung am Neubau und an der Sanierung von Sozialwohnungen kontinuierlich abgenommen. Die Januar 2026 von Jeanbrun als Elektroschock angekündigte Maßnahmen, mit denen binnen 4 Jahren 2 Millionen neue Wohnungen geschaffen werden sollen, können nur einen winzigen Bruchteil der seit dem Amtsantritt von Emmanuel Macron erfolgten Kürzungen ausgleichen. Die BürgermeisterInnen haben hier nur begrenzte Macht. Zwar erteilen sie Baugenehmigungen und legen den Stadtentwicklungsplan fest. Sie können auch die Mieten teilweise regulieren und die Vermietung von Ferienwohnungen einschränken. Aber die der Wohnungsnot zugrunde liegenden Mechanismen entziehen sich ihrer Kontrolle. Hinzu kommt, dass viele Kommunen ohnehin knapp bei Kasse sind. Gemessen an ihrer Bedeutung wird viel zu wenig über Wohnungspolitik diskutiert. Wohnen ist keine Ware wie jede andere. Schließlich verbringen wir einen Großteil unseres Lebens in den sogenannten eigenen 4 Wänden. Die Wohnung dient als Rückzugsort, sozialer Treffpunkt oder Familiennest. Hier erholen wir uns von den Strapazen des Arbeitsalltags. Es sei denn, unser Zuhause dient auch noch als Büro. Bereiten uns auf Prüfungen, Schulabschlüsse und Examina vor oder ziehen die kommenden Generationen groß. Kurz gesagt, Versäumnisse im Wohnungsbau haben auch erhebliche soziale Kosten zur Folge. Im angelsächsischen Bereich gibt es bereits etliche Studien, die die Auswirkungen der Wohnungskrise auf etliche Lebensbereiche analysieren. In Frankreich hingegen ist dieses Thema, von einigen wegweisenden Studien abgesehen, noch wenig erforscht. Die versteckten Kosten der Krise sind weitgehend unbekannt. Zu den sichtbaren Kosten für die öffentliche Hand gehören Wohngeld, Maßnahmen zur Verhinderung von Zwangsräumungen, Notunterkünfte für Obdachlose oder auch Programme zur energetischen Gebäudesanierung. In Verbindung mit einer Politik, die das Problem eher perpetuiert als löst, belasten diese Ausgaben jedes Jahr den Staatshaushalt. Und wenn die Mieten, Hypotheken oder Energiekosten einen immer größeren Teil des Einkommens verschlingen, müssen auch Privathaushalte sparen, zulasten von Gesundheit, Bildung oder Freizeit. Die hohen Wohnkosten wirken dann wie eine Art Steuer, die an die Immobilienbesitzer abgeführt wird, wodurch der Konsum gebremst und die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt wird. Schwieriger zu quantifizieren sind die indirekten Einflüsse, weil sie sich auf das gesamte Leben auswirken. So beeinflusst die Wohnsituation die körperliche und psychische Gesundheit. In einer feuchten, schlecht belüfteten Wohnung mit Schimmelflecken zu wohnen, erhöht das Risiko von Atemwegs- und Hauterkrankungen wie Asthma, Bronchitis, Allergien und Ekzemen. Überbelegung und Lärm können zu Schlafstörungen und Angstzuständen führen. Die Sorge, die Miete nicht bezahlen zu können, kann wiederum depressive Syndrome verstärken. Eine Studie aus Bristol kam zu dem Schluss, dass eine 2 Millionen Pfund Investition in die Verbesserung von Wohnraum dem Gesundheitssystem Einsparungen von 3 Millionen Pfund bringen würde. Nicht direkt sichtbar sind auch die potenziellen Einflüsse beengter Wohnverhältnisse auf Bildungsbiografien. Sie können die Lern- und Konzentrationsfähigkeit kleiner Kinder beeinträchtigen, die später im Schulalter möglicherweise häufiger krank werden und deshalb auch aus anderen Gründen den Unterricht versäumen, was sich wiederum negativ auf ihre Motivation und Leistungen auswirkt und das Risiko erhöht, sitzen zu bleiben. Bei einem Schulkind, das in einer überbelegten Wohnung lebt, ist die Wahrscheinlichkeit, in der Schule zu versagen, anderthalbmal höher als bei Kindern, die in angemessenen Wohnverhältnissen aufwachsen, erklärt der französische Ökonom Pierre Madec. Hohe Mieten zwingen zudem viele Studierende dazu, nebenher länger zu jobben, was sich nachteilig auf ihre Studienleistungen auswirkt. Jeder Schul- oder Studienabbruch und jedes Examen, das wiederholt werden muss, verursacht unmittelbare Kosten für den Staatshaushalt sowie indirekte Kosten für die Gesellschaft in Form von Arbeitslosigkeit und prekären Lebensverhältnissen. Die Wohnungskrise wirkt sich zudem auf die Demografie aus. Aus Platzmangel verzichten inzwischen viele Paare auf Kinder. In den großen französischen Städten haben junge Menschen mit mittleren Einkommen heute 35 Quadratmeter Wohnfläche weniger zur Verfügung als noch vor 20 Jahren. In den USA hat laut dem Ökonomen Benjamin Collier die Verteuerung des Wohnraums zwischen 1990 und 2020 zu einem Geburtenrückgang um 11% geführt. Anders gesagt, ohne den Anstieg der Mieten wären 13 Millionen Kinder mehr geboren worden. Der Immobilienboom trägt also zum Geburtenrückgang und damit zur Überalterung der Bevölkerung bei, deren Kosten bereits jetzt den Staatshaushalt belasten. Die Liste wäre nicht vollständig ohne die ökologischen Folgen der Wohnungskrise. In Frankreich gibt es mehr als 5 Millionen Energieschleudern, Gebäude mit sehr geringer Energieeffizienz, die saniert werden müssten. Die hohen Preise in den Städten fördern die Zersiedelung. Menschen werden aus den Zentren verdrängt, was zu einer höheren Abhängigkeit vom Auto führt. Außerdem entstehen immer mehr Einfamilienhäuser, die größer sind und damit schwieriger zu beheizen als Wohnungen. Und schließlich hat die schlechte Wohnsituation einen nicht quantifizierbaren politischen Effekt. Auf dem dauerhaft angespannten Wohnungsmarkt findet inzwischen ein Verdrängungskampf statt, in dem die unteren Schichten um den Zugang zu den knappen Ressourcen, Sozialwohnung, Wohngeld und andere Beihilfen konkurrieren. Was der eine bekommt, scheint dem anderen weggenommen zu werden, was wiederum das Misstrauen gegenüber den Vergabeverfahren und letztlich gegenüber den staatlichen Institutionen selbst schürt. Die Debatte dreht sich dann nicht mehr nur um die Knappheit, sondern auch um die Herkunft der Begünstigten, sodass die Forderung der extremen Rechten nach einer Préférence nationale, der rassistischen Bevorzugung von FranzösInnen gegenüber MigrantInnen, auf zusehends fruchtbarem Boden fällt. Unterm Strich lässt sich sagen, in Sachen Wohnungspolitik ist Untätigkeit die teuerste Politik. Thank you. von der Wohnungspolitik kommen wir zur Wehrpflicht hier und praktischen Tipps dagegen. Aus der anarcho-pazifistischen Zeitung Graswurzel Revolution aus Münster in der April-Ausgabe. Was tun, wenn der Kriegsdienst droht? Praktische Tipps für junge Leute. Die Bundeswehr will mehr Personal, um kriegstüchtig zu werden. Neben der militärischen Aufrüstung mit diversen Waffensystemen geht es auch um die zivil-militärische Mobilmachung. Zum Beispiel im Gesundheitswesen oder dem Transportwesen. Also eine Militarisierung, die Erich Kästner 1928 dichterisch in »Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?« so beschrieb. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühn in den Büros, als wären es Kasernen. Der Bundestag hat mit dem neuen Wehrdienstmodernisierungsgesetz, gültig seit dem 1. Januar 2026, im Paragraph 91 Soldatengesetz den Fahrplan vorgegeben, der bis 2035 die Zahl der Soldatinnen und Soldaten von heute 185.000 auf ca. 270.000 anwachsen lassen soll. Für diesen Aufwuchs an Soldatinnen bedarf es der Erfassung, Wehrüberwachung und Musterung. Um dies zu realisieren, ist mehr Verwaltungspersonal erforderlich, deren Tätigkeiten auch als Kriegsdienste bezeichnet werden können. Das Wehrdienstmodernisierungsgesetz hat andere Gesetze und Verordnungen verändert und nach kriegsrelevanten Kategorien angepasst. Zum Beispiel galt bis zum 31. Dezember 2025, dass junge Leute bis zum 16. Lebensjahr Widerspruch gegen die automatische Weitergabe der Wohnadresse von den Meldebehörden an die Bundeswehr einlegen konnten. Diese Widerspruchsmöglichkeit wurde nun geändert. Seit 1. Januar 2026 gilt regelmäßige Datenübermittlung des Bundesmeldegesetzes für die reibungslose Kriegstüchtigkeit. Die Erfassung von wehrpflichtigen jungen Männern und aktuell neu auch von Frauen zeigt den aktuellen Trend. Ohne große öffentliche Debatte hat der Gesetzgeber die Erfassung aller Frauen im Gesetzwortlaut als Personen, die nicht der Wehrpflicht unterliegen, bezeichnet, zwischen dem 18. und 23. Lebensjahr in das Soldatengesetz aufgenommen. Obwohl momentan noch niemand nach dem Wehrdienstmodernisierungsgesetz zwangsweise zum Grundwehrdienst einberufen wird, kann der Bundestag durch Gesetz über die Einsetzung einer Bedarfswehrpflicht entscheiden. Das tritt ein, wenn sich nicht genug junge Männer freiwillig melden. Frauen sind nicht betroffen. Solange der Bundestag kein weiteres Gesetz über zwangsweise Einberufung zum Grundwehrdienst, dem Kriegsdienstzwang, beschließt, können und dürfen Kriegsdienstverweigerer nicht zu einem Zivildienst herangezogen werden. Eine allgemeine Dienstpflicht für Frauen und Männer wird diskutiert. Aktuell gilt, alle Männer und Frauen, die 18 Jahre alt werden, also ab Januar 2008 oder später geboren wurden, werden durch eine Datenabfrage der Wehrverwaltung bei den Einwohnermeldeämtern erfasst. Im Anschluss daran werden sie per Brief aufgefordert, online einen Fragebogen auszufüllen. Der Rücklauf der Fragebögen wird im Gesetz Bereitschaftserklärung genannt. Es ist eine Erklärung zur Bereitschaft und Fähigkeit zu einer Wehrdienstleistung. Die Abgabe der Erklärung ist für Männer verpflichtend, für Frauen freiwillig. Der Fragebogen ist online auszufüllen und abzusenden. Wenn man auf den ersten Brief, die Aufforderung des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr, nicht reagiert und den Fragebogen nicht ausfüllt, passiert zunächst einmal gar nichts. Also einfach den zweiten Brief abwarten. Diese zweite Aufforderung enthält eine Frist, in der der Fragebogen auszufüllen ist. Wird diese Frist nicht eingehalten, kann ein Bußgeld verhängt werden. Ob das gemacht wird, liegt im Ermessen der Behörde. Wer den Fragebogen ausfüllt, aber kein Interesse an einem Dienst in der Bundeswehr hat, sollte es so tun, dass zwar alles plausibel ist, aber man möglichst ungeeignet für die Bundeswehr erscheint. An einer Stelle in dem Fragebogen wird die Bewertung Interesse am Dienst als Soldatin oder Soldat abgefragt und eine Skala von 0 bis 10 vorgegeben. 0 ist gleich kein Interesse. Diejenigen, die hier eine 0 eintragen und damit signalisieren, dass sie kein Interesse am Soldatsein haben, müssen die weiteren Fragen nicht mehr beantworten und können den Fragebogen abschicken. Eine Handlungsoption ist die Erfassungsverweigerung, also die Totalverweigerung bzw. der zivile Ungehorsam gegenüber das Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Die Musterung. Pflichtmusterung wird es frühestens ab 2027 geben. Zu diesen Musterungen werden die einzelnen Wehrpflichtigen per Brief geladen. Sie sind verpflichtet, zur Musterung zu erscheinen. Wie viele aber tatsächlich zur Musterung geladen werden, wird davon abhängen, wie es der Wehrverwaltung gelingt, Musterungskapazitäten aufzubauen. Diese Einschätzung basiert auf der offiziellen Erklärung, dass es für einen schnellen Personalaufwuchs sachgerecht erscheint, bei der Einberufung bzw. Heranziehung zunächst auf diejenigen zurückzugreifen, die sich prinzipiell einem Wehrdienst gegenüber aufgeschlossen und motiviert zeigen. Sollte dennoch eine Ladung zur Musterung erfolgen, gilt die Mitwirkungspflicht. Sollte man nicht mitwirken, passiert Folgendes. Bleibt der Wehrpflichtige der Musterung unentschuldigt fern und scheitert eine polizeiliche Vorführung oder verspricht diese keinen Erfolg, ist nach Aktenlage zu entscheiden. Dies gilt auch dann, wenn sich der Wehrpflichtige nicht untersuchen lässt. Neu wurde der Satz eingefügt, das Bundesamt legt den Kriegsdienstverweigerungsantrag ab, wenn der Antragsteller die Musterung verweigert. Wer also einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung nach Artikel 4.3 Grundgesetz stellt, der muss formal die Erfassung und die Musterung absolvieren. Tipp: Den Kriegsdienstverweigerungsantrag erst nach der Musterung stellen. Die Erfahrungen mit der bis 2011 geltenden Wehrpflicht zeigen, Wehrpflichtige, die bereits vor der Musterung einen Kriegsdienstverweigerungsantrag stellen, werden deutlich häufiger als tauglich eingestuft als Wehrpflichtige ohne Kriegsdienstverweigerungsantrag. Wer ausgemustert ist, der ist raus. Handlungsoption: Die Ausmusterung. Auch hier gilt die Regel, den Musterungsärzten als möglichst ungeeignet für die Bundeswehr zu erscheinen. Also alle gesundheitlichen Einschränkungen, die nach der Musterungsverordnung relevant sind, vortragen. Außerdem alle Wehrdienstausnahmegründe und Zurückstellungsgründe geltend machen. Wer ausgemustert ist, der ist raus und auch ein Kriegsdienstverweigerungsantrag nach Artikel 4.3 Grundgesetz entfällt. Kein Mann, keine Frau für Staat und Krieg. Das sind die antimilitaristischen Handlungsmaxime der Internationale der KriegsdienstgegnerInnen. Dazu hat sie einen antimilitaristischen Ratgeber zur Kriegsdienstverweigerung zusammengestellt. Im Ratgeber werden verschiedene Aspekte präsentiert, denn es gibt unterschiedliche individuelle Handlungsmöglichkeiten. Die Vermeidung des Kriegsdienstes, die Methode Felix Krull, die Kriegsdienstverweigerung nach Artikel 4.3 Grundgesetz oder die Totalverweigerung. Die Totalverweigerung, der zivile Ungehorsam gegen das Wehrdienstmodernisierungsgesetz, sollte gut überlegt sein, damit die Verweigerung zum Erfolg führt. Nicht jede Person ist imstande, diesen Weg zu gehen. Die Internationale der KriegsdienstgegnerInnen ist solidarisch und bietet Rat und Hilfe zur Selbstorganisation. Grundsätzlich hat die Kriegsdienstverweigerung nach 4.3 Grundgesetz ein Dilemma, denn der Kriegsdienstzwang wird nur gemildert. Es bleibt immer noch der Kriegsdienst ohne Waffe, der nach dem Grundgesetz nicht verweigert werden kann. Der Ausweg für konsequente Kriegsdienstverweigerer ist dann der Weg des zivilen Ungehorsams, die Totalverweigerung, um dieses Dilemma aufzulösen. ZivilistInnen, die noch keinen Kontakt mit den Militärbehörden hatten, empfehlen wir nicht proaktiv den Weg der freiwilligen Erfassung und Musterung als Voraussetzung für den Kriegsdienstverweigerungsantrag nach Artikel 4.3 Grundgesetz. Dieses Grundrecht bleibt immer als eine spätere Option, auf die Mann/Frau sich bereits jetzt schon vorbereiten kann und sollte. Aktuell sinnvoll ist ein Kriegsdienstverweigerungsantrag für ReservistInnen und SoldatInnen, um dem Militär zu entkommen. Von der Kriegsdienstverweigerung kommen wir zur Debanking-Stoppen-Kampagne und einem Artikel wieder aus der Antifa von März, April und einer Aktualisierung durch eine Pressemitteilung der Gesellschaft für Freiheitsrechte vom 27. März. Kampagne gegen Debanking erfolgreich. Im Dezember 2025 kündigten die Sparkasse Göttingen, die GLS Bank, der Roten Hilfe die Girokonten. Auch andere Vereine, Journalistinnen und Parteien sind immer wieder betroffen vom sogenannten Debanking, dem faktischen Entzug der Geschäfts- und Arbeitsfähigkeit. Dagegen regt sich schon Ende des Jahres deutlicher Widerstand. Einerseits, weil die GLS Bank eine Genossenschaftsbank mit sozialökologischem Anspruch ist und damit viele KundInnen und GenossInnen mit gleichem Anspruch enttäuscht waren. Hinzu kam, dass die Rote Hilfe mit über 10.000 Mitgliedern wohl einer der größten Strukturen der außerparlamentarischen Linken ist. Andererseits sahen viele in dem Kontenentzug auch den langen Arm der US-Regierung, antifaschistische und linke Organisationen zu kriminalisieren, auch wenn sie nicht in den USA aktiv sind. Die zeitliche Nähe zu entsprechenden Erklärungen Trumps war eindeutig, auch wenn die GLS-Bank regulatorische Bestimmungen der EU und der Bankenaufsicht als Begründung vorschob. Der Protest war erfolgreich. Noch im Januar entschied das Landgericht Göttingen im Eilverfahren, dass die dortige Sparkasse das Konto der Roten Hilfe weiterzuführen habe. Im Verfahren hatte die Sparkasse argumentiert, dass die Einstufung der Antifa Ost in den USA als Terrorgruppe sie zu den Kontokündigungen bewogen hatte, weil man nicht in den Verdacht kommen wollte, Terror zu finanzieren, da die Rote Hilfe auch im sogenannten Antifa Ost-Verfahren unterstützte. Das Landgericht verwies auf Bundes- und EU-Recht. Die Beobachtungen durch den Verfassungsschutz reichen nicht aus für eine Kontokündigung, zumal Sparkassen die Geschäftsfähigkeit nicht einfach so einschränken dürften. Bei privaten Banken sähe das anders aus. Aber auch die GLS-Bank ist mit Blick auf die im Sommer bevorstehende Generalversammlung zurückgerudert. Ende Februar einigte man sich mit der Roten Hilfe auf die Weiterführung der Konten. Der Prüfaufwand von Transfer solle reduziert werden, indem Ortsgruppen keine eigenen Konten mehr haben und Verwendungszwecke standardisiert werden. Debanking bedroht die Existenz zivilgesellschaftlicher Initiativen und Vereine. Ohne Bankkonto ist ihre Arbeit weitgehend unmöglich. Ihnen fehlt dann ein Weg, um Spenden oder Fördergelder entgegenzunehmen. Offene Rechnungen, Miete für Büroräume oder Gehälter für Mitarbeitende können nicht gezahlt werden. Betroffene Organisationen müssen ihre Tätigkeit praktisch fast vollständig einstellen. Auch ohne ein vereinsrechtliches Verbot eines politisch unbequemen Vereins erzielt die Kündigung eines Kontos fast den gleichen Effekt. Eine Kontokündigung ist deshalb ein schwerer Eingriff in die grundrechtlich geschützte Vereinsfreiheit. Anders als Privatbanken sind Sparkassen als Anstalt des öffentlichen Rechts unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Als Teil der staatlichen Grundversorgung gelten für sie besondere Regeln. Ein Girokonto darf nicht ohne Grund gekündigt werden. Von Debanking betroffen ist unter anderem die Rote Hilfe. Im Dezember 2025 kündigte die Sparkasse Göttingen das Bankkonto des Rechtshilfevereins, der vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft wird. Die Rote Hilfe unterstützt linke Aktivistinnen vor Gericht, darunter vereinzelt auch Beschuldigte im sogenannten Antifa-Ost-Komplex, die von der Trump-Regierung zuletzt auf mehrere US-Sanktionslisten gesetzt wurde. Die Sparkasse Göttingen begründet die Kontokündigung mit dem Mehraufwand der Überprüfung und mit der Sorge vor einem indirekten Ausschluss aus dem SWIFT-System. Zugleich kündigte auch die Privatbank GLS das Konto der Roten Hilfe. Damit wäre der Verein praktisch handlungsunfähig gewesen. Die GLS-Bank hat die Kontokündigungen mittlerweile wieder zurückgenommen. Mitte Januar 2026 gab das Landgericht Göttingen in erster Instanz im Eilverfahren der Roten Hilfe Recht. Die Sparkasse muss das Konto des Vereins vorerst weiterführen. Das Eilverfahren geht nun in die zweite Instanz. Das Hauptsacheverfahren steht noch aus. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt das laufende Verfahren. Vor Gericht vertritt Rechtsanwalt Rasper Prigge die Rote Hilfe. Ein Verein ohne ein Konto ist faktisch handlungsunfähig. Gegen Debanking vorzugehen ist deshalb für die gesamte Zivilgesellschaft wichtig. Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften oder Umweltverbände. Sie alle müssen sicher sein können, dass sie nicht willkürlich vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden. Wir wollen erreichen, dass an das Debanking von Vereinen hohe verfassungsrechtliche Anforderungen gestellt werden. Zum einen muss die Bedeutung eines Kontos für die Arbeit der Zivilgesellschaft berücksichtigt werden. Vor allem Sparkassen müssen Teil der staatlichen Grundversorgung sein. Die Grundrechte von Vereinen achten. Ein Mehraufwand der Bank ist hierbei allein kein ausreichender Grund für gravierende Einschränkungen der Vereinsfreiheit. Zum anderen muss der eigene Entscheidungsspielraum von Sparkassen als öffentliche Kreditinstitute deutlich gemacht werden. Das gilt auch im Kontext von Sanktionen durch Drittstaaten. Der Fall der Roten Hilfe zeigt, wir müssen verhindern, dass die US-Regierung mit ihrem Handeln auf die deutsche Zivilgesellschaft durchgreift. Neben direkten Sanktionen kann der vorauseilende Gehorsam deutscher Institutionen und Unternehmen die autoritäre US-Regierungslinie nach Deutschland tragen. Es droht eine massive Beschränkung von politischem Engagement in Deutschland. Eine lebendige, wehrhafte Demokratie muss sich solchen Versuchen politischer Einflussnahme und Einschüchterung durch ausländische Regierungen entgegenstellen. Unser letzter Artikel ist ein kurzer und wieder aus der Analyse und Kritik und es geht um die Einstellungen bei den Ronnenburg-Prozessen. Ronnenberg-Verfahren eingestellt. Fast 9 Jahre nach den G20-Protesten in Hamburg hat die Staatsanwaltschaft den letzten Angeklagten im Ronnenberg-Komplex meist gegen eine Geldauflage die Einstellung ihrer Verfahren angeboten. Das gaben die Ortsgruppen der Roten Hilfe Hamburg und Stuttgart und die Solidaritätskampagne Gemeinschaftlicher Widerstand bekannt. Beim Prozess geht es um Ereignisse am Morgen des 7. Juli 2017 am Rondenberg im Hamburger Westen. Dabei wurden etwa 200 Teilnehmende der Proteste massiv von der Polizei angegriffen und festgenommen. Zahlreiche wurden verletzt. Keiner der Polizistinnen und keiner der Polizisten bisher dafür verurteilt. Daraufhin kam es zu Hausdurchsuchungen, einer großflächigen bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung und zu Strafverfahren gegen 86 Personen, von denen 2 verurteilt wurden. Das war der linke Medienspiegel im April. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.noblogs.org und tschüss.